Dokumentation. Konzentration. Dank unserer Aufmerksamkeit können wir Energie in einzelne Zonen unseres Leibs lenken und dabei das eigene Gespür in diesem Bereich freisetzen.